Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti pi so bhagava arahaṃ samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manussanaṃ buddho bhagavati. Svākhāto bhagavatā dhammo sandhitthiko akāliko ehipassiko oppanayiko paccattaṃ vedita bho viññohi ti supatipanno bhagavato Savaka Sango Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sango Nyayepatipanno Bhagavato Savaka Sango Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sango Yadidam Chattari Purisa Yugani Attha Purisa Pungala Ese Bhagavato Savaka Sango Ahuneyo Pahuneyo Dakkhineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punyakhetam Lokassam Devam Buddham Sarantanam Dhammam Sangham Ca Bhikkhavo Bhayam va Chambitattam va Lomahamso Nahe Satiyati. Na prima. Gestern haben wir über Anapanasati gesprochen, damit wir noch besser verstehen können auf konkreten Beispielen, wie man zu dem Zustand von perfekten Samadhi kommt. Und wir haben erklärt, die 18 Upaklesas in reinen Betrachtung von Atmen. Zwei letzten haben wir nicht erwähnt. Das sind Lina-Citta und Atipagahita-Citta. Lina-Citta heißt in der reinen Betrachtung von Atmen, dieser Geist wird müde, oder? Er hat Tendenz zu senken. Atipagahita, Pagaha heißt Anstrengung, Ati heißt zu viel Anstrengung. Also entweder in der reinen Beobachtung von Atmen gibt es zu viel Anstrengung oder man wird zu schlapp, kann man sagen. Ist prima. Na prima. Ich freue mich sehr, dass ich lehre und ich hoffe, dass wir alle lernen. Und indem wir alle lernen und wir lernen Paramis, es wird nicht schaden, wenn wir paar, nicht viel, weil es ist ein bisschen kompliziert, paar von den Mahayana Auffassungen von Paramis zu fügen, besonders indem wir über Pragya Paramita oder Panya-Parami sprechen, dass der König von allen Paramis ist. Und über Panya-Parami natürlich erfährt man viel mehr in der Mahayana-Literatur als in Theravada. Also viel wie Panya. Ja, ist Sanskrit oder Pali, nur dieser Spracheunterschied, sonst gar kein. So wie Plattdeutsch und Hochdeutsch. Bayerisch. Bayerisch ist sehr ähnlich mit Hochdeutsch. Plattdeutsch ist schwieriger zu verstehen. Nicht unbedingt. Jnana Bodhi ist damit nicht einverstanden. Ne, Bayerisch ist mehr Tschechisch. Ne? So ist es. Ist viel verwandter. Viel verwandt. Okay. Also, wo sind wir? Wir sind bei den sieben Manasikaras, wie wir erklärt haben, sollen erklären, auch Prozess von Lernen von Samadhi und Prozess von Lernen von Weisheit. Und wir haben besonders betont, dass in Mahayana wird besonders betont, die Idee, dass die Training in Shamatha und Training in Vipassana lassen sich nicht trennen. Das ist besonders stark betont in der Mahayana. Und warum? In der Yogacara-Auffassung, dass wir benutzen, indem wir besonders uns basieren auf Yogacara Bhumishastra, dass die vielleicht sehr ausführlichsten über den Bodhisattva-Weg spricht. Wichtig ist zu verstehen, was natürlich auch nicht in Widerspruch mit dem, was auch man in Theravada Suttas findet. Alles, was wir erfahren durch was? Durch den Geist. Wenn wir keinen Geist haben, sind wir was? Wie ein Stück Holz. Und jetzt, warum? Nach der Yogacara-Auffassung, was sehr wichtig ist, was eigentlich Grundlage ist für dieses Verständnis für ganze buddhistische Yoga, nicht nur für Yogacara, warum denken wir, dass die Objekte draußen sind etwas wirklich Existierendes, etwas objektiv Existierendes? Die Antwort, dass man findet in den Mahayana Sutras, Lankavatara und das in Yogacara entwickelt wird, ist, wir nehmen die äußere Objekte als etwas Wahres, als etwas Unabhängiges von Geist. Darum, weil wir an den Geist anhaften. Wenn wir nicht an Geist anhaften, wir sehen keine reale Objekte draußen. Das ist wichtig zu verstehen. Also nach dieser An Auffassung wenn wir richtig Samatha und Vipassana eben, was der einzige Weg zur Befreiung ist, dann, was bedeutet das? Dass wir eben, wie wir schon erklärt haben, mit denn in der Tat, was wir sehen, ist nichts anderes als die Bilder in dem Geist. Das ist die Reflexion in dem Geist. Das ist alles, was wir erfahren. Und wie wir schon erklärt haben, wenn wir uns mit Samatha beschäftigen, wir beschäftigen uns mit undifferenzierten Bildern in dem Geist. Was ist, wir haben schon erklärt, was ist Eigenschaft von Jhana? Wir bleiben unaufgehört. Ununterbrochen, unaufgehört. Unaufhörlich. Unaufhörlich. Na prima. Unaufhörlich bleiben wir mit demselben Geist auf demselben Objekt. Wie können wir so machen? Indem wir nicht das Objekt differenzieren. Deswegen, wir haben gesprochen, wenn wir über Atmen meditieren, in Samatha-Sinne, wir meditieren über Konzept von Atmen. Nur dann können wir in Versenkung hineingehen. Wahre Atmen, so wie alle Dinge in der Welt, sind in ewigen Wechsel. Das ist die Natur der Welt. Aber bei den Konzepten sieht man das nicht. Wenn wir Vipassana üben, dann üben wir bei differenzierten Bild von dem Atmen oder differenzierten Bild von den Dingen. Das heißt, wenn wir die Dinge der Welt differenzieren, es gibt nur zwei Objekte in der Welt, mehr gibt es nicht. Also in Vipassana in diesem Sinne gibt es nur zwei Objekte. Alles, was wir in der Welt erfahren können, ist nichts als Nama und Rupa. Wenn wir Nama und Rupa im Prozess von Wechsel betrachten, wir üben Vipassana. Wir üben analytische Untersuchung von den Bildern im Geiste. Deswegen in Auffassung von Yogacara Samatha kann man nicht sagen, ist gleich wie Vipassana, indem Samatha ist Betrachtung von dem undifferenzierten Bild, Vipassana ist Betrachtung von differenzierten Bild, deswegen sie sind nicht gleich, aber sie sind auch nicht verschieden, in dem Objekt ist nicht was anderes, es ist nur Bild im Geist. Also wir können nicht sagen, dass Samatha ist völlig anderes als Vipassana. Wir können auch nicht sagen, dass sie gleich sind, aber wir können sagen, dass man den Weg zur Befreiung nur erfolgreich gehen kann, indem man Shamatha und Vipassana zusammenübt. Es ist selbe Prinzip auch in Theravada, nur anderes ausgedrückt, indem diese Idee, dass alles, was wir erfahren, sind nur Bilder in dem Geist, wird nicht betont in Theravada. Wir finden das nicht. Und jetzt, wir haben auch über zwei Sorten von Weisheit gesprochen. Es gibt unterscheidende Weisheit und es gibt nicht unterscheidende Weisheit. Diese zwei Weisheiten, indem man die Paramis übt, muss man sich völlig aneignen. Nur dann wird Weisheit zu voller Blüte kommen. Und indem, natürlich, wir haben schon erklärt, die Eigenschaften von einem Bodhisattva, indem man sich bemüht, die Taten zu nicht für selbst, sondern für Wohl der Wesen, für die Welt. Alle Taten von Bodhisattva sollen für die Welt sein. Loka Ataya, nicht Atta Ataya. Loka Ataya heißt, wie kann er dann diese Widerspruch zwischen Nirvana und Samsara überwinden, was dann kommt, sehr klar wird natürlich auch, wir finden dafür Zeichnungen, auch in Theravada, besonders in Suttanipata, aber was wir dann entwickelt in Mahayana ist Konzept von Soheit. Wir haben schon darüber gesprochen. Deswegen, jemand, der sich bemüht, ein Bodhisattva zu werden, so Mahayana Auffassung, es ist nicht genügend, dass er über die vier edle Wahrheiten meditiert, was der einzige Weg zur Befreiung ist. Er muss auch über Soheit meditieren. Und wie macht er das? Indem er die vier edle Wahrheiten, die sind eigentlich nichts anderes als Erkenntnis, das man durch Vipassana macht. Durch Samatha wird man die Dukkha-Satcha verstehen, wird man Samudaya Satcha verstehen, wird man Dukkha verstehen, wird man Anicca verstehen können, aber wird man nicht Anatta verstehen können. Das ist ganz klar auch in den Jatakas. Der Bodhisattva erklärt immer die Wahrheit von Unbeständigkeit, die Wahrheit von Leiden, indem er zum Beispiel als Asket, die falschen Ansichten von anderen in vielen Jatakas. Der Bodhisattva bekämpft die falschen Ansichten von anderen, aber nur auf Ebene von wie Bodhijataka und so weiter. Aber nur auf der Ebene von Anicca und Dukkha. Nicht auf Ebene von Anatta. Anatta, die nicht selbst, dann kann man nur durch Vipassana erklären, unmittelbar erfahren. Das ist wichtig zu verstehen. Und durch Vipassana auch dann die vier edle Wahrheiten können sich in volle Blüte, in volle Blüte ausfalten, kann man sagen, entfalten. In Samatha, obwohl es mag auch gewisse Einsichten in Ichlosigkeit sein, es wird nicht genügend für Befreiung. Die Vipassana-Methode muss angewendet sein. Aber indem man Samatha mit Samatha geübt hat, die Offenbarung von den vier edlen Wahrheiten und die Realisierung, dann kommt sehr, sehr schnell. Wie wir wissen, Buddha hat praktisch sofort die viele von den Asketen, so wie diese in Gaya, diese drei Brüder, die haben die Feuerverehrer, hat er bekehrt mit seinen Schülern, die waren alle große Experten in Samatha. Alle sofort sind Arahat geworden. Indem man Samatha beherrscht, die Öffnung für die Wahrheit von Vipassana kommt fast gleich. Aber die Voraussetzung ist, dass es gibt einen Buddha, der das erklärt. Wenn ein ordentlicher kleiner Spatz erklärt, diese wird nicht so klar. Aber wenn ein Buddha erklärt, wird gleich klar, weil diese Leute haben durch tiefe Konzentration haben entwickelt sehr hohe Intelligenz, eine sehr hohe Fakultät von Empfang von Sensitivität zur Wahrheit. Wir haben darüber schon gesprochen. Diese Samatha öffnet die Sensitivität zur Wahrheit, aber kann nicht in voller Blüte die Wahrheit zur Entfaltung bringen. Das ist wichtig zu verstehen. Also ich verstehe nicht die Aussage, warum der Geist die Dinge in der Außenwelt als unabhängig sieht, wenn man an den Geist anhaftet. Verstehen Sie nicht? Ja. Na prima. Wenn man nicht an Geist anhaftet, wie kann eine Auffassung von wahrer Existenz zustande kommen? Es kommt nur, indem man an Geist anhaftet. Sonst kann es nicht kommen. Anhaftet heißt identifizieren oder was bedeutet anhaften? Anhaften heißt Tanha. Wenn keine Tanha da ist, dann keine Welt. Als etwas, was eine objektive, das heißt Kern, eine unabhängige, objektive Existenz hat, solche Auffassung kommt, kann nicht kommen. Es kommt nur dadurch, dass man an Geist anhaftet. Wenn man meditiert, wird es immer, immer klarer. Die Welt hat keine objektive Existenz. Das Subjekt ist auch falsch. Wenn Subjekt nicht existiert, wie kann Objekt wirklich existieren? Beide Subjekt und Objekt ist nichts anderes als Leerheit, bedingte Entstehung. Bedingte Entstehung ist eben Leerheit. Die falsche Auffassung von Existenz von der Welt kommt von falscher Auffassung von Existenz von Selbst. Wenn Selbst gelöst ist, wie kann eine Auffassung von objektiven Welt noch existieren? Ist klar? Und die zweite Sache, die Bilder, die im Geist entstehen, gilt das nur für die Konzepte oder auch für ultimative Realität? Jetzt werden wir langsam darüber sprechen. Es ist eine gute Frage. Natürlich, es gibt andere Erklärungen in Madhyamika, auch in Yogacara. Nach der, was sehr wichtig ist bei Yogacara, Madhyamika gibt nicht Methode. Yogacara gibt Methode für Verwirklichung von Soheit. Und was ist die Methode für Verwirklichung von Soheit? Sehr wunderbare Methode. Die muss man immer, immer überlegen. Deswegen Yogacara ist so wunderschön und so tief. Die Methode von Yogacara ist, dass in Theravada genauso wie Madhyamika gibt es nur zwei Ebenen von Wahrheit. Welche sind zwei Ebenen von Wahrheit? Oder konventionelle Wahrheit und Alternative. Jetzt, was ist Unterschied zwischen Auffassung von konventioneller Wahrheit in Mahayana und in Theravada oder in Sarvastivada? Wissen Sie? Das muss man studieren, das ist sehr wichtig. In der Auffassung von Mahayana, egal ob es Madhyamika ist oder Yogacara ist, sehr wichtig zu verstehen, in Auffassung von Theravada genauso wie Sarvastivada, diese Abhidharma-Schulen von Buddhismus, Chitta, Cetasikas, Rupas sind auch Paramata, die höchste Wahrheit. In Auffassung von Mahayana, die eigene Eigenschaften von Nama und von Rupa sind konventionelle Wahrheit. Die höchste Wahrheit sind die gemeinsamen Eigenschaften von Nama und Rupa. Die lassen sich nicht von Leerheit trennen. Was immer ist vergänglich, das hat kein Kern, kein Substanz. Hm? Indem es keine Substanz hat, ist es nichts anderes als Leerheit. Deswegen, es gibt nur eine, sozusagen, eine allumfassende Realität, und das ist diese Leerheit oder Soheit. Indem der jemand, der ein Buddha sein möchte, über diese Wahrheit meditiert, er kann dann die Paramis zur Perfektion bringen. Wenn er nicht darüber meditiert, er kann nicht die Paramis zur Perfektion bringen. Warum? Sagen Sie? Hm? Muss man verstehen. Weil außer diese, die vier Wahrheiten sind etablierte Wahrheit. Die Soheit ist nicht etablierte Wahrheit. Hm? Und diese nicht etablierte Wahrheit ist auch in Soheit integriert, lässt sich nicht von Soheit trennen. Deswegen in Auffassung von Yogacara, das kommt auch indirekt in, wir gehen ein bisschen weg von unserer, aber es ist, wenn man das nicht versteht, wird man immer verwirrt über diese Sachen, dann erkläre ich das. Diese Auffassung von Soheit, Tathata, umfasst alles, was wir erfahren. Die Samsara in der Auffassung von Yogacara Bhumishastra, die Studenten von Yogacara lernen sieben Sorten von Soheit. In Madhyamika gibt es auch etwas Ähnliches, aber ein bisschen anderes. Diese sieben Sorten von Soheit muss man richtig verstehen. Das ist dann die Teil auch von Pragya Paramita. Was sind die sieben Sorten von Soheit? Erste Soheit ist Soheit von Samsara. Liu Zhuan Zhenru. Die Soheit von Samsara heißt, dass obwohl was wir erfahren in der Welt, Nama und Rupa, wir erfahren das als etwas im Prozess von Entstehung und Vergehen in jedem Moment vor Wahrnehmung. Ja, richtig? Hm? Wenn man das nicht erfahren hat, wird man sich nicht befreien können in buddhistischer Auffassung. Das ist dann die Grundlage für bedingte Entstehung. Für Verständnis von bedingten Entstehung. Aber von dem Punkt hin, Hinsichtspunkt, von dem Gesichtspunkt. Gesichtspunkt. Von dem Gesichtspunkt von Soheit, die Namas und Rupas haben keine Folge. Es ist nicht das erste Entstehen und dann Vergehen. Nein, von dem Gesichtspunkt von Soheit, es ist nicht, dass sie entstehen und vergehen. Die entstehen und Vergehen nur in diese relative Wahrheit, nicht in, in der höchste Wahrheit. Das ist wichtig zu verstehen. Nächste ist Soheit von den von den Eigenschaften. Vielleicht am besten Xiang Zhenru. Wie übersetzt man Eigenschaften? Xiang. Mu, Yige Mu. Eigenschaft. Die Soheit von den Eigenschaften. Die Dinge, die in Samsara erscheinen, sind was? Ist ich, du, er, Person? Oder fünf Aggregate von Existenz, die Dharmas, diese Dinge, erscheinen nur in dem, dass man Zeichen von dem Objekt wahrnimmt. Wenn man nicht Zeichen von dem Objekt wahrnimmt, dann eben diese Dinge erscheinen nicht. Deswegen, diese Sachen sind auch nichts anderes als Soheit. In Soheit gibt es kein wahre Zeichen von den Dingen. Verstanden? Dann dann gibt es Soheit von den Differenzierungen. Pie Genru. Dann gibt es etablierte Soheit. Anli Genru. Was ist etablierte Soheit? Etablierte Soheit ist die Wahrheit von Dukkha, Dukkha Satcha. Es ist jeder, der Vipassana übt, etabliert diese Wahrheit von Dukkha. Diese fünf Aggregate von Existenz, das ist alles, was wir in der Welt erfahren können. Wenn jemand sieht in der Welt etwas außer fünf Aggregaten von Existenz, was sieht er? Hörne auf dem Kopf von den Hasen, oder? Haare. Haare, ich habe keine Haare, hier Haare. Haare auf Schildkröte. Gibt es solche Dinge? Also, das ist diese etablierte Wahrheit. Soheit. Etablierte Soheit. Indem man analytisch meditiert, wird man sehen, dass diese fünf Aggregate von Existenz sind Leiden, indem man an sie anhaftet. Das ist etabliert. Dann gibt es Soheit von Xie Xin Zhenru. Soheit von falschen Benehmen, kann man sagen? Soheit von falschen Benehmen. Was ist falsche Benehmen? Samudaya Satcha. Diese Tatsache durch das Leiden existiert, ist dadurch, dass man sich nicht richtig benimmt. Was in wem, welchen Sinne man sich nicht richtig benimmt? In dem Sinne, dass man anhaftet. Indem man diese Vedana, Pachaya, was? Upadana. Upadana, Vedana, Pachaya, Upadana. Upadana, Pachaya? Bhava. Bhava ist Kama Bhava. Indem man Karma erzeugt durch Anhaften, das ist schlechte Benehmen, das ist auch Soheit. Warum ist es Soheit? Indem es hat keinen Kern, wahre Kern. Verstanden? Dann, was ist die Wahrheit von Nirodha Satya? Wahrheit von? Verlöschen. Na prima. Was ist das? Wahrheit von Reinheit. Soheit von Reinheit. Die vier, damit man in Samsara bleibt, muss man die vier, der Bodhisattva, obwohl er versteht die vier edle Wahrheiten, er etabliert sich nicht in vier edle Wahrheiten, er meditiert über Soheit. Die Wahrheit von Erlöschung, die Wahrheit von Nirvana ist die Wahrheit von Reinheit, ist nichts anderes als Soheit im Sinne von Reinheit. Und was ist die Magga, diese Magga-Satcha, die Wahrheit von dem Weg? Es ist nichts anderes als Soheit von dem richtigen Wandel. So wie Samudaya Satcha ist Soheit von dem schlechten Wandel, was wir kleine Spatzen noch üben. Aber der, wenn man in Weisheit 4 entwickelt wird, egal ob er Bodhisattva, realisierte Bodhisattva ist oder ein Arahat ist, er übt dann Soheit im Sinne von richtigen Wandel. Nur in alles, was er macht, wird dann im Sinne von den achtfachen edlen Pfad. Das wird dann ein bisschen nützlich, indem man die Parami tiefer verstehen möchte. Und jetzt kommen wir zu dem sieben. In Geiste machen. Wir haben sieben Sorten von Soheit erklärt. Und so, wir haben erklärt, dass die Soheit für einen, der Buddha sein möchte, Soheit ist, dann wird allmählich die einzige Realität. Einzige Realität heißt die einzige Wahrheit, die alle anderen Wahrheiten einschließt. Es wird auch gesagt, nicht nur in Mahayana, es wird auch gesagt in Abhidhamma, dass Wahrheit gibt es nur eine, aber das wird nicht dann weiterentwickelt. Hier in der Auffassung von den Paramis wird es dann weiterentwickelt. Die Wahrheit gibt es nur eine. Welche ist das? Das ist die Soheit. Diese Soheit dann integriert alles. Auch schlechte Verhalten, auch gute Verhalten, auch Samsara, auch Nirvana. In der Soheit gibt es keine Widersprüche. Die Widersprüche gibt es in unserem differenzierenden Geist. Hm? Ist das so, Gisela? Na prima. Ein Wort für so viel. Ein Wort für so viel, ja. Es ist sehr nützlich, natürlich. Es ist sehr nützlich. Diese Mahayana Acharyas waren keine dumme Leute. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dass diese, auch wenn man Theravada lernt, dass man nicht diese Weisheit, über diese Weisheit lernt und weiß. Es ist sehr nützlich. Und jetzt kommen wir zu den sieben Manasikaras. Und indem wir erklärt haben, ein bisschen dieser Hintergrund, sie werden für uns dann werden wir viel besser diese sieben Manasikaras verstehen können. Die erscheinen auch in Samatha und auch erscheinen in Vipassana. Wir haben schon erklärt, dass in Yogacara Bhumi Shastra für Verständnis von Weisheit soll man dann 40 Sorten von Manasikara lernen. Wir lernen nur einige davon. Aber wenn Sie richtig verstehen möchten, den Weg von Bodhisattva, den Weg von Shravaka, wie Sie eben und die verschiedenen Aspekte von Samatha und Vipassana, es ist nützlich. Asanga hat 13 Jahre im Dschungel darüber meditiert. So ist die Tradition. Dann kann man das nicht als ganz unnützlich betrachten. Und was sind die sieben Manasikaras? Erste Manasikara heißt, das kommt auch in Shamatha, kommt auch in Vipassana, kommt auch für diejenigen, die sich in die Arahat sein möchten, kommt auch für diejenigen, die Bodhisattva sein möchten. Erst muss man Nimitta Pratisamvedi Manasikara, Liao Xiang Zui. Was ist Nimitta Pratisamvedi Manasikara? Pratisamveda heißt durchdringen, kann man sagen? Pratisamveda. Man soll das Zeichen von dem Objekt, man muss durchdringen. Nur dann kann man erfolgreich Samatha oder Vipassana üben. Wenn man nicht Zeichen von dem Objekt durchdringt, gedrungen hat? Durchdrungen hat. Durchdrungen oder durchgedrungen? Durchdrungen hat. Durchgedrungen, dann habe ich richtig gesagt. Ja? Oder habe ich was falsch gesagt? Was habe ich falsch gesagt? Ich möchte. Das kommt auf die Satzstellung an. War schon okay. Ja? Wenn Jnana Bodhi sagt, muss man. Na, ich möchte auch etwas lernen, wenn ich. Was war falsch? Nur Syntax. Ganz ein kleines bisschen. Syntax war falsch. Tschechischer Syntax, vielleicht. Okay. Dann, wenn man Samatha und Vipassana üben möchte, erste Sache, was zu tun ist, ist, und das gibt es immer zu tun, indem man sich bemüht, besonders zu, dass man Samatha und Vipassana als Parami übt, muss man dann viele, viele, viele Sachen richtig zusammentun. Was heißt das, dass man richtig das Zeichen von dem Objekt durchgedrungen hat? Das heißt, dass man durch, was wir auch in Bezug zu dem neuen Bleiben von Samatha erklärt haben, erst muss man durch Weisheit von Hören und Weisheit von Nachdenken, Shruta Maya Pragya, Chinta Maya Pragya, man muss genau verstehen, was man macht. Nur dann wird man imstande sein, richtig zu machen. Das heißt, wie wir schon gesagt haben, wenn man Samatha übt, man übt bei undifferenzierten Objekten. Wenn man Vipassana übt, man übt bei differenzierten Objekt. Wenn man sich darum bemüht, ein Bodhisattva zu werden, man soll auch verstehen, dass die undifferenzierte Objekt, sogar wie differenzierte Objekt, alle sind Teil von Soheit. Und durch, dass diese Soheit durch diese Meditation über differenzierte und undifferenzierte Objekt ist das, was ist zu verwirklichen, indem man das versteht, wird man auch nicht an das Objekt anhaften können, indem man an das Objekt nicht anhaftet, wird man viel effektiver zu Weisheit kommen können. Vorausgesetzt, dass man sich Mühe gibt und dass man Leidenschaft entwickelt, dass man die Eigenschaften, die wir schon erklärt haben, dass man hat Sada, die Vertrauen. man hat Wille, man überwindet Faulheit, man bleibt im Zustand von, man bemüht sich, die Grobheit zu beseitigen, bleibt im Zustand von Nicht-Grobheit. Diese Nicht-Grobheit manifestiert sich dann, dass man die Objekte im Geiste, im Sinne von Dhamma macht. Dass man an kein Zeichen von den Objekten anhaftet. Das ist Weisheit. Das ist auch gehört zu Verständnis von dem Zeichen, von dem Objekt. Im Sinne von Mahayana-Verständnis, und es schadet nicht, dass wir noch ein paar andere Mahayana-Auffassungen hineinbringen, indem wir über Yogacara Bhumishastra reden, sollen wir verstehen, dass Durchdringen von dem Zeichen von Objekt ist auch mit Weisheit über drei Ebenen von Wahrheit, die existieren. Ich habe angefangen, darüber zu sprechen, aber habe ich das nicht erklärt. In Yogacara, verglichen mit Madhyamika oder mit Theravada, gibt es nicht nur zwei Ebenen von Wahrheit, gibt es drei Ebenen von Wahrheit. Die drei Ebenen von Wahrheit werden wieder zwei, aber erst nachdem man richtig verstanden hat, dass alle Konzepte haben keine wahre Eigenschaften. Also erste Ebene von Wahrheit heißt Parikalpita. Parikalpita heißt Pienchi. Parikalpita heißt das, was unsere Gedanken, die auf Zeichen von den Objekten, an denen wir festhalten, an die Namen, die kommen durch durch Zeichen von den Objekten, ohne Zeichen von den Objekten keine Namen. Indem wir auf Zeichen von den Objekten anhaften, wir anhaften auch auf die Namen. Das ist sehr wichtig zu realisieren. Jemand, der nicht an Zeichen von den Objekten anhaftet, er kann auch nicht an Namen anhaften. Bitte, bitte, immer überlegen. Deswegen haben wir erklärt, dass indem wir auf die wahre Natur von der Welt glauben, es ist dadurch bedingt, dass wir glauben an wahre Natur von Subjekt. Wenn wir nicht an wahre Natur von Subjekt glauben, wir können auch nicht glauben an wahre Natur der Welt. Das ist wichtig zu verstehen. Und wahre Natur der Welt kommt von was? Es kommt von Anhaften an Zeichen von dem Objekt. anhaften an Namen, die durch Zeichen von dem Objekt bedingt sind, und anhaften an die Differenzierungen, die durch Anhaften an Zeichen von dem Objekt und an Namen damit verbunden basiert sind. Drei Dinge. Die Differenzierung, das dann auf Anhaften an Zeichen von dem Objekt und Namen, die damit verbunden sind, und an diesen unterscheidenden Geist, das davon kommt. Alle diese Ebene von Wahrheit, die mit diesen drei verbunden ist, diese Ebene von Wahrheit ist keine Wahrheit. Es ist nur eigene falsche Vorstellung, die gar keine kein Substanz, gar keine Substratum in der Realität hat, außer unseren differenzierenden Denken. Bitte nachdenken. Also diese Ebene von Wahrheit ist aber wahr für uns nur indem es mit bedingten Entstehung eng verbunden ist. Wir interpretieren die bedingte Entstehung eben durch diese falsche Differenzierungen, die gar keine Grundlage haben, außer unseren differenzierenden Geist. Ist das klar? Habe ich mich klar ausgedrückt? Na prima. Dann kein Fehler. Bisschen. Nein, ja. Na prima. Bitte nachdenken. Also, zweite Ebene von Wahrheit heißt die Ebene von Wahrheit, die auf Tatsachen basiert ist, die auf wahren Natur von bedingten Entstehung basiert ist. Und diese wahre Natur von bedingten Entstehung ist ohne existiert sozusagen ohne unsere unterscheidenden Geist. Die ist da. Aber indem wir sie sehen durch die Brille von unserem unterscheidenden Geist, wir sehen sie nie, nicht wie sie ist, wie Leerheit. Weil wir haben diese Brille, die machen von einem Mund zwei Munde. Deswegen, wir denken, dass diese Realität von dieser bedingten Entstehung ist etwas Festes, ist absolute Wahrheit. Aber in der Tat, es ist nur relative Wahrheit. Na prima. Alles verstanden. Und jetzt kommt die perfekte Realität, reine Realität, Parinishpana. Was ist Parinishpana? Es ist nichts anderes als die relative Realität, die ohne diesen Konzepten und diese unterscheidende Denken, das auf Konzepten basiert ist. Da ist. Also es ist frei, diese perfekte Realität ist nichts anderes als die relative Realität, die vollkommen frei ist von den unterscheidenden, von dem unterscheidenden Geist, das basiert ist auf Anhaften, an Zeichen von dem Objekt. Und dann an Namen, die damit verbunden sind. Ist das klar? Kann man verdauen? Muss man verdauen, ja. Keine Magenschmerzen? Und jetzt kommen wir zurück zu unseren sieben Manasikara, sieben im Geiste machen, die uns in die Höhe von reinen Betrachtung bringen können. Also erst muss man dann Zeichen von dem Objekt richtig verstehen. In diesem, wenn man den Bodhisattva-Weg einschlagen möchte, dann es soll auch diese Aspekte enthalten. Obwohl die Konzepte die wahre Natur der Dinge verhüllen, es ist der einzige Weg zu Verständnis. Wenn man nicht diese Sachen erklärt, wird man auch nicht verstehen können. Wenn man nicht den Mond zeigt, mit dem Finger, wird man auch nicht den Mond sehen können. Also wir brauchen unbedingt Konzepte, damit wir in die Meditation eingehen, aber indem wir in der Meditation wahre Erfahrung haben, die Anhaften an Konzepten geht weg. Wenn man den Mond gesehen hat, dann braucht man nicht mehr den Finger, den Mond zeigt. Oder wie die Chinesen sagen, wenn man Fisch gefangen hat, wirft man Netz wieder weg. Die Konzepte sind wie Netz, indem wir dann diese Fisch von wahren, unmittelbaren Erlebnis von den Sachen fangen können. Vorausgesetzt, dass wir uns Mühe geben, sonst nicht. Also wenn niemand erklärt, dass es, sieh mal, liebe Dhammadipa, was du siehst, ist nur ein Bruchteil von der Realität und diese wahre Realität ist ganz etwas anderes, wenn jemand nicht erklärt, dass es Nirvana gibt und so weiter. Wie wird der Dhammadipa oder andere Typen sich Mühe geben, diese Nirvana zu verwirklichen. Erst muss jemand erklären. Und klar, man muss überzeugt sein, dass es richtig ist, dass es nicht nur ein Konzept ist oder dass es eine Wahrheit ist. Dann wird man sich Mühe geben. Deswegen, alles fängt an mit Durchdringung von dem Objekt. Aber diese Durchdringen hier ist von Hören und von Überlegen. Wenn man gehört hat und überlegt hat, auch in Shamatha, auch in Vipassana, in Shamatha, was hört man? Guck mal, lieber, wer kommt jetzt? Lieber Hans oder Franz? Oder guck mal, lieber Hans. Hans ist gut, weil Hansa ist Befreiung. Diese Schwan. Hat dieser Name Hans was zu tun mit Hans? Glück gibt's. Hans. Der lässt alles los. Befreiung. Hans ist Symbol von Befreiung. Warum? Weil es kommt von Manosava, von Kailash. Wo alle die vier Buddhisten, der Avalokiteshvara, für die Hindus Shiva. Das ist der Bote von Befreiung. Okay, dann lieber Hans, guck mal, sag, wenn man Shamatha gibt, sag der Lehrer, lieber Hans, guck mal, diese Sinne-Erfahrung, das ist, alle Weisen sagen, dass es Leiden ist, dass es Hindernis ist zu tieferen Erkenntnis, dass es immer mit Affegeist, mit dem zerstreuten Geist verbunden ist, dass es ist Wurzel von Leiden, dass wenn sich das gute Hans das gehört hat, dann denkt er, ah ja, wenn es so ist, dann muss ich mir Mühe geben, diese Affegeist zu zähmen. Dann, was macht der liebe Hans? Er entscheidet, diese Affegeist muss ich zähmen. Dann geht er in Meditation. Und deswegen nach den Durchdringen von Zeichen von den Objekten, die machen im Geiste im Sinne von Entscheidung. Wenn es in Shamatha ist, es ist Entscheidung. Dass man diese Affegeist, das mit Sinnenerfahrung verbunden ist, nur zähmen kann, wenn man bei dem Meditationobjekt bleibt. Sonst nicht. Wenn man Vipassana übt, was heißt das? Man kann diese Affegeist und dazu noch diese Anhaften an Existenz nur vermindern und beseitigen, indem man die eigene Eigenschaften und die gemeinsame Eigenschaften von Nama Rupa oder von den fünf Aggregaten von Existenz, was das Ganze von unseren Erfahrungen darstellt, überdies meditiert. Wenn jemand ein Bodhisattva sein möchte, dann er integriert das in diese Auffassung von Soheit. Sehr wichtig zu verstehen. Also nachdem man hat verstanden, die Zeichen von dem Objekt, nur dann wird man effektiv imstande sein, Entscheidung zu treffen, bei dem Objekt zu bleiben, Samatha-Objekt oder Vipassana-Objekt. Und das, da fängt an, die Bhavana-Maya Panya, die dritte Sorte von Weisheit, die Weisheit, die auf Meditation basiert ist. Bhavana Maya. Bhavana Maya Panya. Drei Sorten von Weisheit. In Pali Sutamaya, Chintamaya, Bhavanamaya. Weisheit von Hören, Weisheit von Überlegen und Weisheit von Meditation. Weisheit von Meditation ist auf Entscheidung basiert, die kann nur effektiv sein, wenn man verstanden hat, was man macht. Nur indem man Entscheidung getroffen hat, dass man kontinuell bei dem Samatha- oder Vipassana-Objekt bleibt, wird man imstande sein, im Prozess von Reinigung des Geistes hineinzutreten. Na prima. Langsam, langsam fließt wie auf dem Geschmier. Okay. Also, zweite Machen im Geiste ist dann Machen im Geiste im Sinne von Entscheidung. Wenn diese Machen in dem Geiste im Sinne von Entscheidung entweder bei zu bleiben bei dem nicht differenzierten Objekt oder bei dem differenzierten Objekt, was in die wir schon erklärt haben, in Yogacara-Sinne ist nichts anderes als Bilder in dem Geist, in dem Alle Differenzierungen sind nur geistgemachte Differenzierungen. Ohne Geist keine Differenzierungen. Immer darüber denken. Der Geist ist das, was differenziert und ist auch Instrument der Differenzierung. Ohne Geist keine Differenzierung. Bitte, bitte immer nachdenken darüber. Wenn der Geist nicht da ist, ist keine Differenzierung existiert. Geist ist nämlich Instrument der Differenzierung und auch das, was differenziert. Wenn sobald ein Objekt gibt, gibt es Geist. Also, indem man Entscheidungen getroffen hat, die basiert ist auf Verständnis, nicht auf Nichtverständnis, wird man imstande sein, in dritte Phase von im Geiste machen, im Sinne von Samatha, auch im Sinne von Vipassana, einzutreten. Und das ist Pravivekya Manasikara. Yuan Li Zui. Was heißt? Man isoliert sich, fängt an im Prozess von sich isolieren von den Unreinheiten. Die mit Differenzierung von dem Objekt verbunden sind. Differenzierung von dem mentalen Bild, entweder differenzierten oder indifferenzierten, verbunden sind. Das ist dann dritte im Geiste machen. Das heißt, wenn man erfolgreich bei Entscheidung bei dem Objekt zu bleiben verharrt, wie kann man das machen? Wir haben schon erklärt, im Rahmen von unseren neun Bleiben von Samatha. Nachdem die Kraft von Hören und die Kraft von Nachdenken zum Ausdruck kommt, nur dann kommt die Kraft von Achtsamkeit. Indem indem man verharrt bei Entscheidung bei dem Objekt zu bleiben und man hat verstanden richtig, was zu tun ist, die Kraft von Achtsamkeit entfaltet sich, indem man wird erfolgreich bei dem Samatha oder Vipassana Objekt bleiben. Das kann man nur machen durch die Kraft von Achtsamkeit. Wenn diese Kraft von Achtsamkeit zur Reife kommt, fängt an der Prozess von sich isolieren von den Unreinheiten des Geistes. Erst kommen die groben Unreinheiten des Geistes. In Prozess von lernen, Shamatha, die grobe Unreinheit des Geistes ist. Grobe Schweben. Wenn grobe Schweben beseitigt ist in Shamatha, grobe Zerstreutheit des Geistes beseitigt ist, tritt man ein in Prozess von Beseitigung von den groberen oder grobsten Unreinheiten des Geistes. Im Sinne von Vipassana, wenn grobe Senkentendenz des Geistes beseitigt ist, fängt man an in Prozess von Beseitigung von groben Unreinheiten. Wenn in Shamatha, nachdem die grobe Schweben des Geistes beseitigt wurde, man beseitigt auch die Tendenz des Geistes, die feinere Tendenz des Geistes, die Tendenz des Geistes zu senken, dann wird Shamatha gereinigt. Wenn in Vipassana, nachdem man geseitigt hat, Tendenz, diese grobe Tendenz des Geistes zu senken, wenn man beseitigt Tendenz, grobe Tendenz des Geistes, sich zu verstreuen, Vipassana wird gereinigt. Also, es gibt Unterschied. Können Sie bitte nochmal ein Beispiel für das Schweben nennen? Schweben ist einfach Zerstreutheit des Geistes. Das manifestiert sich durch Unruhe, durch Anhaften an Zeichen von Objekt oder durch Resistenz gegen Zeichen von Objekt oder durch eine solche Sachen, Zuneigung, Abneigung, Zerstreutheit, Tendenz des Geistes zu gehen zu anderen Zeichen des Objekts, obwohl er an diesem Zeichen von Objekt bleiben soll, Tendenz des Geistes, Aufmerksamkeit zu anderen Objekten zu üben, zu den Geräuschen draußen und so weiter. Nicht Aufmerksamkeit auf Meditation, Objekt aufrecht zu halten, das ist alles Schweben des Geistes. Davon schweben. Davon schweben. Das heißt, dass indem der Geist unruhig ist, er sitzt nicht bei dem Objekt, er will wandern. Er muss wandern, weil diese Affengeistgewohnheiten sind noch stark. Sind noch nicht gezähmt. Naja, wir machen hier Schluss heute, damit nicht zu viele Informationen. Ich habe nicht mal eine schöne Geschichte erzählen können. Hoffentlich kommen wir bald zu den Geschichten. Das ist ein bisschen schwer jetzt, zu viel Abhidhamma, aber das ist nützlich. Oder nicht? Oder lieber Geschichten erzählen. Was ist besser? Beides. Beide gut. Okay. Dann machen wir Pause.